Dann können wir eigentlich direkt anfangen mit organisatorischem. Michael, ich habe es gesehen und werde darauf Rücksicht nehmen. Ich werde dich dann direkt noch vor den Bundespolgers reinnehmen. Falls ich es dieses Mal wieder vergessen sollte, bitte stupst mich. Ich hoffe natürlich, dass ich es diesmal nicht vergessen werde. Ansonsten gibt es, soweit ich das weiß, nichts Organisatorisches. Und wir können zu den laufenden Projekten kommen. Punkt Aktionsblock. Gibt es da was Neues von irgendeiner Seite? Dem scheint nicht so zu sein. Dann können wir weitergehen zur Weihnachtsstadt Angst. Das wird ja stattfinden am kommenden Samstag. Dementsprechend kann ich das jetzt hier das letzte Mal abfragen. Welche Polges, also welche Landespolges, welche Landesverbände werden denn was machen zur Weihnachtsstadt Angst? Also bei uns hatte Osnabrück sich eigentlich dafür stark gemacht, sowas bei sich zu machen. Waren eigentlich lange Zeit der Meinung, es gäbe in irgendeinem Bundesmaterialien dazu, dem ja nun nicht so ist, wie ich einem der vorherigen Pets entnommen habe. Ich weiß nicht, ob bei uns tatsächlich irgendwas stattfinden wird, aber wenn denn sowieso nur in Osnabrück. Okay, danke. Gut, von anderen Landesverbänden noch was zu dem Thema? Al, wie sieht's denn bei euch aus? Ahoi. Nein, wir machen nichts. Wir haben andere Aktionen gehabt und haben gerade wegen KGiga und in Kassel und anderen Sachen so viel zu tun, dass wir dieses Jahr Weihnachtsstadt Angst ausfallen lassen. Und es findet sich auch niemand, der das macht in Hessen, leider. Okay, gut, schade irgendwo, aber verständlich auch. Gut, damit glaube ich, haben wir sowieso schon alle Landespolgefs durch, die heute hier sind. Das ist eine bemerkenswert niedrige Anzahl, die ich bemerken möchte. Und damit, glaube ich, müssen wir wohl für den Punkt für heute abhaken. Geoffrey, wo passt denn das, eine kurze Info zu kriegen, KGiga, was da los ist? Warte einfach, bis Elsa einen Tätigkeitsbericht abgegeben hat und wenn dann noch Nachfragen bestehen, stell sie da. So, die nächsten beiden Punkte bei den laufenden Projekten wären jetzt seit Hamburg und Bremen, jeweils die Wahlkämpfe. Gibt es da von irgendjemandem was Neues zu berichten heute, beziehungsweise ist heute ein Vertreter aus Hamburg bzw. Bremen da? Wenn keiner da sein sollte, dann könnte ich ein paar Sätze dazu sagen. Herzlich gern. Also zunächst einmal mit Bremen, weil ich dort die aktuellere Information habe. Wir, das heißt Harry Hensler, Diane Alter, der Boris Subilski und ich waren am Wochenende in Bremerhaven und Bremen. Ich gehe mal davon aus, die grundlegenden Geschichten wisst ihr schon, von wegen getrennte 5%-Hürde und was da alles dranhängt. Die Anne Alter wird dort die Pressearbeit machen, beziehungsweise hat das auch schon angefangen. Die Situation in Bremerhaven sieht vergleichsweise freundlich aus. Die sind also auch schon seit ein paar Jahren in der dortigen Stadtverordnetenversammlung. Sie sind ein kleines Team, aber im Vergleich zu Bremen doch das relativ zehn stärkere Team. Also wir saßen dort mit 5 Bremerhavener rum, das sind die derzeitigen Aktiven dort. Sie sind voller Tatendrang dort in Bremerhaven und wir werden sie nach Kräften unterstützen. Und ich bin bezüglich Bremerhaven vorsichtig optimistisch. Die Sache in Bremen, dort waren wir dann am Sonntag, stellt sich leider nicht ganz so erfreulich dar. Ihr habt das sehr wahrscheinlich mitgekriegt, dass dort voran ein paar, jetzt kann man fast schon sagen Monaten, es mal heftig Knatsch gegeben hat im Rahmen eines Landesparteitags, wo so dann etwa die Hälfte der Aktiven den Landesverband verlassen hat. So im Umfeld dieses Hausverbots für den Bufo und so. Und die Bremer sind zwar auch entsprechend willig und wollen tun, sind aber insgesamt sehr wenige Aktive, sind auch noch nicht in der Kommunalpolitik wirklich aktiv. Also so in einzelnen, ich weiß gar nicht, wie das dort heißt, Stadtbeiräten oder so, gibt es ein paar Piraten. Aber ansonsten passiert da nichts und dort wird es vergleichsweise schwer werden, dort erst einmal wieder Sichtbarkeit in der Stadt herzustellen. Planung ist sowohl für Bremerhaven als auch für Bremen, dass wir jetzt im Winter, wo traditionell keine Lust hat, dort auf die Straße zu gehen und Infostände zu machen, wir für wenige Monate mal bezahlte Kräfte daran ziehen, einfach um eine kontinuierliche Sichtbarkeit im Stadtbild dann zu gewährleisten. Das scheint uns dort vom Kosten-Nutzen-Verhältnis derzeit das Sinnvollste zu sein, weil wir müssen dort einfach erstmal wieder sichtbar werden und wir müssen das auch bald tun, damit nicht der Eindruck entsteht, wir kommen um die Ecke, wenn gerade aktive Wahlkampfphase ist und ansonsten lassen wir die jeweilige Kommune links liegen. Gibt es dazu Nachfragen? Was sind das für bezahlte Kräfte? Wo kommen die her? Im Moment sind wir da noch in der Planungsphase. Harry kümmert sich gerade darum, dass die Finanzierung steht und sobald die Finanzierung steht, werde ich dann eine Ausschreibung auf vorstand.piratenpartei.de setzen. Was ist konkret deren Aufgabe? Also was verteilen die? Soviel ich weiß, gibt es noch kein Wahlprogramm. Das ist an dieser Stelle auch noch nicht erforderlich. Wir schauen, dass wir das Gläserne Wheel oder sonst so ein Anhänger, da gibt es ja auch in, ich glaube, Osnabrück war das, nagel mich nicht auf den Ort fest, oder war es Solingen, egal. Also da gibt es ja Fahrzeuganhänger und mit denen sollen die einfach an wechselnden Orten Infostände machen und einfach mit den Materialien, die wir jetzt schon haben, das ist ja auch völlig egal, ob wir da ein Wahlprogramm schon haben oder nicht, einfach, es geht ja jetzt erstmal darum, überhaupt wieder in Erinnerung zu rufen, dass es überhaupt Piraten gibt. Das sind dann aber bezahlte Mitglieder der Piratenpartei. Mutmaßlich ja. Also es ist essentiell, dass die dann das Programm aus dem FF können, aber eine Mitgliedschaft wäre jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich zwingend. Aber aus den Gegebenheiten der intimen Programmkenntnis ergibt sich eigentlich näherungsweise von selbst. Also ich würde das für deutlich ungeschickt halten, wenn jemand am Infostand der Piratenpartei ist und da kommen Bürger hin und derjenige ist gar nicht Mitglied der Partei. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mag ich mir auch nicht vorstellen. Im Umland von Bremen gibt es ja Niedersachsen-Piraten. Deswegen fragte Thomas wahrscheinlich auch nach, dann sollte man doch mit den Stammtischen im Umland Kontakt aufnehmen. Also dass Mitglieder, dass am Infostand Mitglieder der Piratenpartei stehen, halte ich für zwingend erforderlich in der Außenwirkung. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass wir sehr viele, also im Verhältnis zu vielen anderen, sehr viele Freibeuter haben, die mit irgendwelchen Gründen ein Problem haben, Mitglied der Partei zu werden und trotzdem wahnsinnig aktiv sind, bis dahingehend, dass sie sogar in kommunalen Dingen gewählt sind über irgendwelche anderen Kanäle und trotzdem als Piraten dort sichtbar sind. Also ich würde das nicht befürworten, dass man denen einfach den Mund verbietet. Also, wir können die Sache, glaube ich, abkürzen. Erst kommt die Ausschreibung, dann schauen wir, was überhaupt an Bewerbungen rein geht und dann würden wir einfach die beste Auswahl dort treffen. So einfach ist das. Und Piraten haben da natürlich einen ganz erheblichen Startvorteil. Wenn wir aber da wirklich niemand Geeignetes kriegen, dann werden wir da gegebenenfalls auch eine andere Lösung finden. Danke, Micha. Gut. Dann gibt es dazu noch weitere Anmerkungen? Ja. Ja, bitte. Wäre es nicht sinnvoll, dass das Geld dafür, für diese Anführungszeichen bezahlte Kräfte, von wem das Geld auch immer kommt, zu bewerben, Leute, die da gerne mitmachen möchten, denen die Unterkunft und Reisekosten zu bezahlen, so wie wir in Hessen auch das machen, weil sonst kriege ich Problematik in meinem Landesverband, also es betrifft jetzt gerade Bremen, aber wenn wir für Hessen, für Hamburg sehr viel einen fünfstelligen Betrag raushauen und dann hört man, dass von welchem Budget auch immer bezahlte Kräfte eingesetzt werden. Also ich würde es eher dafür plädieren, dass man die Leute anlockt, Piraten und denen sagt, die Unterkunft und Anreise wird bezahlt. Also sonst, ja. Also, es geht darum, dass das jetzt sehr schnell anläuft, auch unter der Woche, gerade unter der Woche. Wir haben im Januar auch immer noch die Semester, das heißt auch die Studenten haben dort keine Zeit. Ich sehe im Moment nicht wirklich die Möglichkeit, das mit Freiwilligen zu untersetzen. Wenn du mir Freiwillige bringst, die das machen würden für Reisekosten, ich mache einen Luftsprung, versprochen. Aber ich sehe es im Moment nicht. Wobei, frag gerne mal in Hessen rum, frag gerne in anderen Landesverbänden rum. Wir sind dort jetzt nicht wirklich wild darauf, da Geld auszugeben. Es geht jetzt vor allem erstmal darum, dass überhaupt was passiert. Ja, mein Ding ist, dass du das zuerst kommunizieren solltest, bevor und danach sagst, weil falls keiner kommt, dann müssen wir bezahlte Kräfte einsetzen, weil sonst klingt es ein wenig komisch. Die Kommunikation ist sonst läuft da dann falsch. Also ich weiß, was du meinst, und ich kenne leider keine 10 Leute, die gerade auf Tablet präsentieren, aber von der Art der Kommunikation erzählen, wer gern machen möchte, kriegt Reisekosten bezahlt. Falls wir es nicht haben, dann müssen wir Dings ersetzen. So würde ich das kommunizieren. Ich möchte abschließend nur kurz darauf hinweisen, Bremen liegt mitten in Niedersachsen. Und Michael, du solltest vielleicht mit Thomas sich nochmal unterhalten, denn wir haben Stammtische in Oldenburg, Delmenhorst, Osterholz meine ich, die sind alle nicht weit weg. Es wäre sicherlich geschickt, mit dem Landesverband Niedersachsen da speziell nochmal zu reden. Auf jeden Fall. Okay, ich nehme das mal als Anregung auf. Gut, wenn es euch nicht, also wenn ich jetzt halt niemandem mehr groß das Wort oder einen wichtigen Redebeitrag abschneide, dann würde ich jetzt gerne an dem Punkt einen Cut machen, einfach weil es sonst schon relativ lang wird und relativ weit ins Detail geht und es auch Sachen sind, die eher in Zwiegespräch geklärt werden sollten, als in der öffentlichen Runde mit der Zeit von allen. Außer jemand hat noch etwas, von dem er unbedingt der Meinung ist, dass die große Runde es jetzt braucht, beziehungsweise von dem er die Meinung der Runde haben möchte. Gut, dann Wenn ja, Interesse besteht, kann ich ja auch noch ein paar Sätze zu Hamburg sagen. Das sind meine Kenntnisse allerdings nicht ganz so aktuell. Sehr gerne. Also, Hamburg war ich zuletzt am letzten Dienstag. Dort haben die ihr Wahlkampf an Grillen gehabt. Das ist sowas wie der interne Wahlkampfauftakt. Ja, jetzt sollte es eigentlich losgehen, aber ja, hier halbwegs intern würde ich sagen, ich mache jetzt auch keine, naja, wie soll ich es, ich tue es jetzt mal nicht übertrieben optimistisch darstellen. Also die Hamburger kommen im Moment nicht so wirklich aus dem Quark. Ist natürlich auch klar, ist jetzt Dezember und Weihnachtszeit und so weiter, aber die Texte, die entstehen müssen für einen Kaperbrief, da war jetzt am Ende Sonntag, also jetzt nicht vorgestern, sondern vorgestern vor einer Woche, war da Deadline, und nach dieser Deadline waren irgendwie 3 von 10 Texten da und ging dann ins Lektorat. Auch ansonsten, die Leute kommen, also die Veranstaltung vor einer Woche war zwar nicht schlecht besucht, aber wenn der Grill angeworfen wird, dann ist natürlich schon die Bereitschaft da mal hinzukommen und eine Wurst mit zu grillen. Wenn es dann allerdings um konkrete Arbeit geht, war es dann schon wieder deutlich übersichtlicher. Also wir haben im Anschluss dann noch ein paar Plakate aufgestellt für Veranstaltungen und so weiter. Ja, das haben dann Streetdog und ich gemacht, wobei ein paar andere dann durchaus auch noch Dinge tun, aber Es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was jetzt dort alles passieren müsste und der Motivation, die da ist und dem, was tatsächlich da auch passiert. Auch in Hamburg, da gibt es ja auch Budgets von den einzelnen Landesverbänden, dass dort Leute hingekarrt werden kann. Da gleich einmal die Frage in die Runde, weil die Information ist jetzt bei mir auch nicht so wirklich verfügbar. Wie sieht es da aus? Wisst ihr, ob dort Leute diese Gelegenheit wahrnehmen, ob da Dinge passieren? Oder läuft das auch eher schleppend an? Also nach meiner Information wollte Hamburg sich ja melden, wenn entsprechender Personalbedarf besteht. Das einzige feste Datum, was ich halt weiß, ist das Wochenende um den 15. bis 18. Januar herum, wo plakatiert werden kann und soll. Bisher gab es einfach noch keine Anforderung. Da kann ich was kurz sagen. Unser 1V, der Volker Berghaut, war jetzt vor ein paar Tagen in Hamburg und wir haben ein wenig Druck gemacht, gerade weil wir doch sehr viel Geld hingespendet haben und wir ziemlich unglücklich waren, dass bisher noch keine Reaktion war, zurückkam. Und er hat dann erzählt, dass halt dieses Wochenende, 16., 17., 18. Januar praktisch dort die Wahlkampfplakate aufgehangen werden müssen und wir jetzt gerade in Hessen versuchen, Leute zu motivieren, da freizunehmen, und in Hessen haben wir auch 3.000 Euro bereitgestellt für die Fahrtkosten und Unterkunft. Der Pirat Sven 77, Sven Stückelschweiger oder wie der heißt, der macht die Koordination Infostände, und was sie dringend brauchen, ist Pflege des Online-Wahlportals. Sie brauchen dringend Grafiker, die bei Werbemitteln helfen können. Die Motive wurden am Donnerstag ausgewählt und gehen nach einer grafischen Endbearbeitung in den Druck. Texte werden gesucht für die Öffentlichkeitsarbeit. Da ist dann der Thomas Michel, Tischnachbar, zuständig. Und die wesentlichen Aufgaben werden für die Plakate und für die Postaussendung geplant. So viel hat der Volker gerade eben ganz kurz in Hessen rumgeschickt. Okay, danke für diese Information. Also, dass Volker da war, gesprochen, die Details kannte ich selber noch nicht. Von daher vielleicht auch der Hinweis an die Landesverbände, wenn ihr derzeit noch Leute habt, dann die können eigentlich in Hamburg auch derzeit schon Dinge tun, da müssen dringend Infostände gemacht werden. Das Wahlprogramm bei denen ist durch. Die kommen mit der Organisation nicht so wirklich hinterher. Das heißt, warten, bis die sich melden und sagen, wir brauchen Hilfe, könnte heißen, dass man sehr lange wartet. Also durchaus auf die zugehen, auch gegebenenfalls wiederholt auf die zugehen. Gut, nehmen wir einen Ansprechpartner. Läuft das jetzt alles über Sven? Muss ich Harry Hensler ansprechen? Läuft das über Burkhardt? Wen muss ich ansprechen? Alle Hilfe von außen über Sven Stückelschweiger, also der Pirat dort aus Schleswig-Holstein. Ich würde sagen, ich tue seine E-Mail-Adresse mal kurz ins Piratenpad, dass die jeder dann hat. Ich habe mal kurz reinkopiert. Zeile 93. Ich schiebe das gleich noch hoch zu Hamburg. Dann ist es am richtigen Platz. Okay, danke. Gut. Ich mache das gleich selber, keinen Stress. Gibt es noch weiteren Redebedarf oder sonstiges zu Hamburg und oder Bremen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, damit denke ich, haben wir jetzt die Punkte soweit erschöpfend durchgearbeitet. Ich habe gerade gesehen, dass der David Kritschek, nehme ich zumindest an, für WSA noch was reingeschrieben hat, also zur Weihnachtsstadt Angst, und zwar Nürnberg macht am 24. Bücherverteilung, daher kein Weihnachtsstadt Angst, daher in Bayern nur Regensburg mit Stand am 20.12. Gut, das kurz als Nachtrag zum Thema WSA. Und ja, war das der 20.? Es hat gerade jemand im Pad geändert, ich bin mir jetzt gerade nicht mal... Wir haben das Ding. Okay, also Regensburg zumindest macht das am Samstag, den 20. Ah, okay. Ah. Und ich dachte, es wäre auch am 21. Dann ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. passiert. Ich habe tatsächlich selber irgendwie, glaube ich, in der Vorbereitung das Datum mindestens einmal falsch geschrieben. War nicht mal der 21. irgendwie im Gespräch? Ich glaube ja, aber nur in der ganz frühen Planungsphase. Man hat sich dann auf den 20. geeinigt, weil der Samstag sich besser ist, weil der Adventssonntag halt einfach bumsvoll ist und vierter Advent und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich schlechter. Also es gibt halt volle Fußgängerzonen sind gut, zu volle Fußgängerzonen sind einfach zu viel. Ja, soll mir recht sein. Also glaube ich keine Schmerzen mit. Jo, gut. Alles klar, gut, das wäre dann das. Ich denke, damit können wir jetzt halt für heute den Punkt Aktionsplanung bzw. laufende Projekte fast abhaken. Ich überlege gerade eben. Danny, kannst du gerade reden? Ich bin gerade am Abendessen. Gut, ich überlege gerade den Punkt Freiheitsserver. Wir hatten das ja gestern besprochen, dann hätte ich das jetzt halt vielleicht gerne noch kurz reingenommen. Ich habe jetzt allerdings nicht unbedingt die Expertise, das groß zu erklären. Machen wir das oder wollen wir das einfach so machen, dass du das später noch vorstellst? Ich kann kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Nee, im Zweifel ist es mir lieber, wenn du es ordentlich und ausführlich erklärst, weil ich tatsächlich gestern auch einige Zeit und einige Infos brauchte, um ungefähr dahinter zu steigen und weil auch einiges an Redebedarf da ist und plus Nachfragen und so weiter. Es ist besser, wenn du dann wirklich auch quasi da bist. Von daher eigentlich nicht. Okay. Gut, also quasi so als Cliffhanger für euch. Es gibt danach immer laufende Projekte noch einen weiteren Punkt. Stay tuned. Das stellt dann Danny vor. Bis dahin machen wir jetzt aber mal unsere geliebten Tätigkeitsberichte. Und zwar zuerst Energiepolitik. Michael Bernd. Ja, hallo. Danke, Geoffrey, dass du dran gedacht hast. Ich habe nach der Energiepolitik noch einen kurzen Punkt für Schleswig-Holstein, aber erstmal zur Energiepolitik. Es ging auch durch die Presse, dass in Lima sich viele Leute getroffen haben, aber eigentlich wieder ohne Ergebnis. Die wurde ja noch etwas verlängert, die Konferenz. Letztlich ist dann unsere Umweltbundesministerin aber doch abgereist und wer dort geblieben ist, war der Staatssekretär Jochen Flassbart, der, bevor er jetzt politisch aktiv wurde, in der Regierung als Staatssekretär Präsident des Bundesumweltamtes war. Ja, seine Formulierung, die er dann in einem Interview gewählt hat, dass das, was dort entschieden wurde, alle Möglichkeiten eröffnet, um zu einem ambitionierten Abschluss zu kommen, ist die diplomatische Aussage für wir haben uns auf nichts einigen können. Mal schauen, wie das weitergeht. Und dann ist ja auch von vielen NGOs kritisiert worden, dass es wieder um eine Selbstverpflichtung von Staaten geht, wobei dann überhaupt nicht festgelegt wurde, wie da eine Berichterstattung erfolgen soll, wie es überprüft wird, wie die Staaten vielleicht auch miteinander verglichen werden. Also eigentlich muss man sagen, ist da nichts rausgekommen. Nächster Punkt. Wir haben ja regelmäßig eine Diskussion in Deutschland über den Stromnetzausbau. Jetzt gerade aktuell ist TenneT beauftragt worden, das Kabel nach Norwegen hochzulegen, das Nordlink-Kabel. Windreicher Strom soll da in Wasserkraft umgesetzt werden oder Wasserkraftwerke, Pumpspeicherwerke dann auffüllen und bei Windflaute soll der Strom zurückgeholt werden. Es geht da aber letztlich nur um eine Leistung von 2 Gigawatt, die Leistung von 1,5 Atomkraftwerken. So, was sich hier in Niedersachsen jetzt gerade vor wenigen Tagen ergeben hat, eine Pressemitteilung, die ich ganz spannend finde, und zwar haben sich entlang der Südlink-Trasse, das ist die Gleichstromtrasse, die von Schleswig-Holstein bis Bayern runter geplant ist, natürlich auch durch Niedersachsen, haben sich also 20 Landkreise offensichtlich zusammengetan und gesagt, sie finden es nicht gut, dass nur von TenneT Übertragungsnetzbetreiber in der Region eine Trasse vorgeschlagen wird und diskutiert wird mit der Bundesnetzagentur, sondern die Landkreise wollen auch Trassen vorschlagen, also vorgegebene Wege für diese Südlink-Trasse, wenn sie denn käme. Finde ich ganz spannend, dass hier die Kommunalpolitik tatsächlich anfängt, sich zu wehren und 20 Landkreise sind ja nicht wenige. Das Gleiche haben wir auch hier bei uns in der Region. Ich habe das ja in der Vergangenheit schon erwähnt mit der Konverterstation hier in Halbemond, wo Gemeinden, aber auch der Landkreis gegen den von TenneT im Raumordnungsverfahren angedachten Standort ist und der Landkreis einen alternativen Standort vorgeschlagen hat, was aber im Verfahren bisher überhaupt noch nicht berücksichtigt ist. Also nicht nur die Bürger wehren sich hier, sondern inzwischen auch die Kommunalpolitik offensichtlich massiv. Ich hoffe, dass das da auch weitergeht. Mal schauen, was draus wird. Ja, dann war ich am Ende letzter Woche mit meiner Frau zusammen bei einem Postwachstumsseminar in Hamburg. Ja, Postwachstum, wer den Begriff nicht so kennt, es geht da um eine Wirtschaftsform, gesellschaftliches Wirtschaften ohne Wirtschaftswachstum. Also die Growth war ja eine große Konferenz in Leipzig mit 3000 Teilnehmern im September. Die Growth ist der englische Begriff sozusagen für Postwachstum. Ich glaube, ein Thema, das zunehmend gesellschaftliche Relevanz hat und auch zunehmend diskutiert werden soll. Und wenn man sich in die Grundsätze einmal anschaut, die dahinter stecken, dann stellt man fest, dass viele der Grundsätze eigentlich in unserem Grundsatzprogramm schon niedergelegt sind. Wir versuchen schon in die Richtung zu leben und haben schon in den letzten Jahren Vorlesungen zu dem Thema in Oldenburg gehört, an der Uni. Dort gibt es eine wenige Studiengänge Postwachstumsökonomie von Nico Pech, der neben Friederike Habermann da auch in der Szene sehr bekannt ist. Ja, spannendes Thema. Auch energiepolitische Ansätze spielen da tatsächlich dann eine Rolle. Und meine Frage wäre, ich weiß nicht, ob jemand von der Wirtschafts AG aktuell dabei ist. Haben wir eigentlich oder hat die Wirtschaftsgruppe dieses Thema auf der Uhr? Falls nein, glaube ich, wäre es wichtig und interessant, dass wir vielleicht eine AG Postwachstumsökonomie gründen, weil das einfach so dicht an piratischen Ansätzen dran ist und dass wir auch unter Rohstoffressourcen Gesichtspunkten nicht mehr so wirtschaften können wie bisher. Liegt ja völlig auf der Hand, ist ja auch jedem bekannt, aber es muss da natürlich auch ein ökonomisches Konzept, nachhaltiges ja, Konzept her, das man dann diskutieren sollte, auch in der Partei. Damit bin ich aber mit dem Teil auch schon durch. Fragen soweit? Ich hätte eine Frage. Und zwar, Michael, inwiefern ist bei den Degrowths auch der Zins problematisiert worden? Also nicht, ein Zins über Null. Ja, ja, das ist auch ein Standardthema, Wirtschaften ohne Zins. War auch in Hamburg kurz angesprochen. Dürfen wir jetzt aber nicht weiter drüber reden, weil das viel zu weit führt. Ja, also nur kurz als Feedback, ja, die Geldordnung hat ja Geldordnung und Finanzpolitik als ein Zins eines, also als ein kleineres Thema zwar. Stefan, bitte, jetzt hat hier keine Berichterstattungen oder Statements außerhalb von den Themenberichterstattungen, weil es zeitlich viel zu sehr ausufert. Das ist hier nicht der Rahmen. Es wurde ja also angeregt in die Richtung, aber okay, können wir dann nachmachen. Du kannst mir eine E-Mail schicken. Ja. Okay, gut. Habe ich dich dann richtig verstanden, dass du schon durch warst oder war das der erste Teil? Das war der erste und der zweite ist ganz kurz. Und zwar eine Frage nach Schleswig-Holstein. Die Kathi habe ich nicht gesehen, aber der Christian von Sylt ist da. Nur kurze Frage und Hinweis. Wir haben ja speziell auch auf Sylt das Problem, dass es kaum noch Wohnraum für und auch für Angestellte gibt. Auf Norderney hier in Niedersachsen haben wir das gleiche Problem, wobei Norderney inzwischen teurer ist. Und hier gibt es aktuell ein Modell, was dort auf der Insel im Rat diskutiert wird. Wenn da Interesse besteht, kann ich das per E-Mail gerne mal weiterschicken. Ich weiß nicht, Christian, kannst du eine kurze Rückmeldung geben? Ja, anscheinend hört er jetzt nicht. Ich versuche mal die Kathi zu erreichen und bespreche das dann mit ihr. Okay. Gut, ich höre euch nur sehr sporadisch. Von daher versuche ich zuzuhören bei dem Netz, aber das wird schlecht hier. Ja, nochmal konkret die Frage, soll ich dir einen Zeitungsartikel, wo dieses einheimische Modell von Norderney beschrieben ist, einmal zukommen lassen? Oh ja, das auf jeden Fall. Kannst du E-Mail-Adresse ins Pad reinstellen? Oder schickst du mir kurz eine E-Mail? Die ist ja im Pad drin und ich antworte dir dann. Ja, Geoffrey, mach mal weiter. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Jo, dann machen wir das so. Okay, dann die Typen der Technik und so weiter. Aber gut, dann macht ihr das unter euch aus. Und wenn du sagst, du bist durch, dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, ob noch jemand anders Nachfragen oder sonstige Verständnisfragen zur Energiepolitik hat. Nur kurz die Information, falls ihr es noch nicht im Chat gesehen habt, auf der Euvicon in Hamburg am 17. 18. Januar wird auch Kreislaufwirtschaft von Fraktion Schleswig-Holstein und Industrie 4.0 Star-Trek-Ökonomie von Fraktion NRW geben. Also da wird wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit sein, über solche Konzepte zu sprechen. Vielleicht können wir daraus ja eine Arbeitsgruppe formen. Gut, danke für die Info noch. Und jetzt machen wir in der regulären Reihenfolge weiter mit eigentlich Bund. Da der Bund aber hälftig im Urlaub ist und hälftig verhindert, wird das heute leider ausfallen müssen. Und wir gehen weiter zu Baden-Württemberg. Der Sebastian Sprösser, ist der persönlich da? Dem scheint nicht so zu sein. Dann lese ich kurz vor, was drin steht. Es gab ein Workshop-Wochenende mit Aufarbeitung Bundestagswahl 13 und Kommunalwahl 14, sowie mit einem längeren Slot zur Pressearbeit mit einem eingeladenen Journalisten. Das wäre es soweit von Baden-Württemberg. Fragen erübrigen sich durch Abwesenheit und ich gebe dann jetzt weiter an Bit2Mac, damit er wieder mal unseren Olaf aus Bayern vertritt. David? Moment. Jo. So, ja, wieder in Vertretung vom Olaf. Olaf hat ja wieder reichhaltig reingeschrieben. Wir hatten letzte Woche gestartet die Open-Haushalt-Geschichte, wo wir die Haushalte, die kommunalen Haushalte, sowohl von den Bezirken bzw. von den Kommunen einsetzten. Da sind wir diese Woche jetzt bis zum Bezirk Oberbayern vorgedrungen. Die Woche wird wohl der Haushalt vom Land Bayern visualisiert. Da hatten wir auch für unsere Verhältnisse relativ gutes Presseecho. Also sowohl für im Regensburger Raum wie auch in München haben ein, zwei Radiosender angefragt. Ja, das dazu. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ding, wie angekündigt, dokumentiert irgendwo abzulegen. Ich hoffe, ich komme die Woche dazu. Über Weihnachten findet dann die Adaption von Doppik-Haushalten statt. Das dann für euch interessanter sein wird. Ich habe mit einem Piraten, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, aus Saarbrücken über Twitter mich noch kurz ausgetauscht. Da werden wir wohl die Piraten in Saarbrücken unterstützen, dass wir den Saarbrücker Haushalt dann irgendwann mal auch entsprechend visualisieren können. Also wer da Interesse dran hat, so ich denke nach Weihnachten haben wir das Ding auch für Topic. Ja, Weihnachten statt Angst habe ich schon erwähnt. Der geplante Infostand in Nürnberg wird nicht stattfinden. Aus den besagten Gründen. Ansonsten, Olaf war in Nordrhein-Westfalen bei dem Treffen und ist heute leider nicht da, weil heute gleichzeitig noch Strategiesitzung ist bis um 21 Uhr. Darüber dann nächste Woche mehr. Die anstehenden Termine, wo Olaf oder Teile vom Vorstand daran teilnehmen werden, findet ihr im Pad. Ich glaube, die brauche ich nicht extra vorzulesen. Ansonsten wünschen wir vom Landesvorstand Bayern allen Piraten eine schöne, angenehme Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Ja, das ich danke meinem Landesvorstand für die lieben Grüße. Und danke auch für den Tätigkeitsbericht natürlich. Noch Fragen an David? Scheinbar du für heute von der Last des Fragenbeantwortens befreit. Dann danke ich dir nochmal. Und wir gehen weiter zu Berlin. Der Gregor Schröder, heute da zufällig? Dem scheint nicht so zu sein. Von Bruno, der ja immer in seiner Doppelfunktion als 1V und Themenbeauftragter Urheberrecht respektive TTIP ja noch gelegentlich für Berlin Bericht erstattet. Der hat heute gesagt, er ist unterwegs. Von daher glaube ich, dass wir nicht mit ihm rechnen können heute. Dann als nächstes Brandenburg. Gibt es in Brandenburg schon wieder eine feste Besetzung, beziehungsweise jemanden, den man da fest reinschreiben kann? Ja, das bin ich. Ich bin eigentlich 2V, aber übernehme sozusagen Polgef mit. Und da haben wir jetzt uns entschlossen, das so zu regeln. Alles klar, dann kommt das in Zukunft standardmäßig rein. Na denn, was gibt's denn Neues aus NRW? Aus Brandenburg, meine Güte, entschuldige. Ja, eigentlich nicht viel mehr als beim letzten Mal. Wir sind so ein bisschen mit unseren hausgemachten Problemen beschäftigt. Wir haben noch ein paar Gliederungen, die mehr oder weniger schon fast, also Untergliederungen, die wir schon fast abgeschrieben hatten, haben doch noch einen Vorstand zusammenwählen können. Und so sind wir optimistisch, dass wir einigermaßen auch auf Landesebene arbeitsfähig bleiben. Aber sag ich mal so groß, im Moment fangen wir da wirklich beim Urschleim an und versuchen da essentiell wichtige Dinge zu tun. Ansonsten läuft es nochmal Erinnerung an auch vom letzten Mal das Pad an die Petition, die wir haben zum BER. Man sieht ja, hört ja, dass es durchaus tagesaktuelles Thema ist. Tja, ansonsten nichts Neues in Brandenburg. Gut, danke. Ja. Das wäre das zu Brandenburg. Fragen zu Brandenburg? Es scheint dem nicht so zu sein. Dann kommen wir zu Bremen. Christian ist für heute entschuldigt. Hamburg ist vermutlich auch jetzt immer noch niemand da, da wir ja vorher bereits den Wahlkampf Hamburg besprochen hatten. Falls dem nicht so ist, bitte ich laut zu schreien. Falls nicht, bitte ich das zu unterlassen. Und wir machen weiter mit Hessen. Alex Schnapper. Hallo. Zuerst mal Entschuldigung für die letzten zwei Mal. Ich war krank und habe die letzten zwei Mal nicht da sein können, beziehungsweise vergessen. Und habe das mit der Vorstandssitzung irgendwie übersehen. Ich weiß nicht, ob die Piraten und die Grenzen in Frankfurt, die waren im November in Frankfurt, haben ein Treffen da gehabt, war sehr schön. Ich war nicht immer da, da waren andere Leute da, war ein nettes Vernetzungstreffen. Nächstes Mal wollen die irgendwo in einem anderen Land was machen, also nicht nur Hessen, sondern auch außerhalb Deutschland. So viel kurz dazu. Dann die Bücheraktion in Frankfurt war ein voller Erfolg. Über 400 Bücher sind in nur 3 bis 4 Stunden verteilt worden. Die haben uns die Bücher aus den Händen gerissen. Und zwar sind die Bücher in so eine Packpapierfolie oder Packpapier eingepackt worden. Alex? Bin ich gerade der Einzige, der keinen Ton mehr bekommt? Ah nee, ich sehe gerade, Big L hat den Channel verlassen. Also war das wohl bei ihm ein technisches Problem. Warten wir kurz eine Minute, ich nehme an, er wird gleich wieder da sein. Das kann euch bei mir auch gleich passieren. Bei mir stürzt das Mumble auch ständig ab. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen weiter und kommen dann auf Alex zurück, sobald er, wenn er hoffentlich wieder da ist. Mecklenburg-Vorpommern, das ist immer noch nicht geändert, das muss ich mir merken. Der Eisenschild, ist der heute da? Dem scheint nicht so zu sein. Und jetzt sind wir schon bei dir, Thomas. Also, schauen wir mal, ob du rausfliegst oder nicht. Naja, viel habe ich ja nicht zu erzählen. Also, wie gesagt, wir sind schon so ziemlich im Winterschlaf, der hoffentlich nur bis maximal zum 1. Januar anhält. Vorher soll allerdings zu Silvester noch eine schöne kleine PM raus, zum 10. Todestag der Landeszentrale für politische Bildung. Wir sind tatsächlich das einzige Bundesland, was keine Landeszentrale hat. Und da wollen wir doch mal unseren lieben Ministerpräsidenten daran erinnern, dass gerade in Zeiten von Pegida und Co. politische Bildung vielleicht was Vernünftiges wäre. Wir hatten in diesem Jahr schon 4 landesweite Aktionstage, haben im April, glaube ich, letztes Jahr angefangen. Landesweit hört sich jetzt so an, als wäre da tatsächlich überall was passiert, war aber leider nicht. Wir hoffen, dass in diesem Jahr, wo wir dann diese Aktionstage wieder wählen, wie wir sie auch im letzten Jahr hatten, plus noch dem Tag der Informationsfreiheit dazu nehmen, im März, dass da dann ein bisschen mehr Resonanz ist, denn wie es vorhin schon beim Thema Bremen anklang, man darf einfach nicht nur auf der Straße sein, wenn Wahlkampf ist. Und damit bin ich auch schon fertig. Gut, das war kurz, du bist nicht rausgeflogen. Und noch Fragen an Niedersachsen? scheint nicht so zu sein. Wir kommen dann jetzt zu Nordrhein-Westfalen, Manfred Schramm. Wohl ebenfalls nicht anwesend. Wir kommen dann weiter zu Rheinland-Pfalz, Herr Vigo. Ja, schönen guten Abend. Habe kurz schon notiert, also bei uns läuft natürlich immer die normale Arbeit für die Landtagswahlen 2016, das mit einem Konzept angehen wollen und nicht erst in den letzten Minuten Vollgas geben. Dazu sind mehrere Barcamps zum Thema Landtagswahlen, zum Thema Struktur, ebenso zum Thema der Thematik, was wir in den Vordergrund stellen wollen, sind zu Beginn 2015 geplant. Die werden nächste Woche wohl ausgeschrieben. Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird dafür auch neu strukturiert und teilweise auch so angepasst, dass die zu den Landtagswahlen einfach, wir hoffen, optimal funktioniert. Auch dazu sind kurzfristig mehrere Live-Treffen geplant. Dann hatten wir gestern noch eine Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz. Dort ging es um die Kommunalwahlen. Das war ziemlich interessant. Das Gericht ist auch, man kann sagen, der Richter war sehr gut informiert, auch über die Piratenpartei. Das Urteil wird erst Ende Januar gesprochen. Es ist also relativ selten, dass mündliche Verhandlungen vor dem Verfassungsgerichtshof überhaupt stattfinden. Das war auch schon mal ein Erfolg für die Piratenpartei. Zur Medienpräsenz habe ich ein bisschen reingeschrieben. Es waren auch Kamerateam vor Ort und so weiter. Was dabei rauskommt, wie gesagt, Ende Januar. Dann, einen Moment mal kurz. Zu Weihnachten statt Angst habe ich oben schon reingeschrieben. Ich habe das mal über die Liste gehauen und die Resonanz war relativ mau. Ich denke, wenn, dann ist das so bei uns üblich, dass regional die KVs oder Stammtische relativ schnell was organisieren und wahrscheinlich auch am Wochenende so ein, zwei oder drei Weihnachtsmärkten präsent sind. Was kann ich noch sagen? Es wurden einfach noch gerade in den letzten 2 Wochen mehrere Kreisvorstände neu gewählt und sind am Leben geblieben, also nicht in virtuelle Kreisverbände umgewandelt, was auch schon mal gemunkelt wurde. Ja, das war's jetzt aus Rheinland-Pfalz. Wunderbar. Mit dir gibt's Fragen nach Rheinland-Pfalz? Ich könnte noch 2 Worte aus Nordrhein-Westfalen sagen. Dann sag noch 2 Worte. Ich zähle mit. Es werden 3. Dürfen Fraktionen bilden. Die ausführliche Version ist, dass ja wohl in Nordrhein-Westfalen vielfach nach den Kommunalwahlen das Problem bestand, dass aufgrund einer mehr oder weniger auslegbaren Regelung im Kommunalwahlgesetz Einzelvertreter, die sich zusammenschließen wollten untereinander, also mit unabhängigen Wählergemeinschaften oder anderen, gesagt wurde, da ist ja nicht sichergestellt, dass ihr immer gleich abstimmt und deshalb dürft ihr keine Fraktion bilden. Und ich habe es nur zufälligerweise, weil ich aus Minden komme und da auch momentan bin, mitbekommen, dass die hiesigen Mindener Piraten es tatsächlich vom Oberverwaltungsgericht geschafft haben, durchzubekommen, dass sie halt mit einem Vertreter der unabhängigen Wählergemeinschaft im Kreisrat eine Fraktion bilden dürfen. Das dürfte dann auch Signalwirkung für ganz Nordrhein-Westfalen haben. Okay, dankeschön. Das ist tatsächlich eine sehr gute Nachricht, wenn mir der Kommentar erlaubt ist. Und ja, danke für den Nachtrag. Es scheint dann wohl das alles zu NRW und Rheinland-Pfalz gewesen zu sein und springen weiter zu Saarland. Mönch Wanke hat reingeschrieben, bei uns nichts Neues. Damit ist das, damit wohl nichts Neues. Das ist relativ selbst erklärt. Sachsen, der Flo Bokur, Diet Punk, ist ja heute da. Dem scheint nicht so zu sein. René Schernikau, also Sachsen-Anhalt. Ebenfalls nicht da heute. Schleswig-Holstein. Schon Thüringen. Jan Hacke. Auch nichts Neues aus Thüringen? Ich sehe gerade, dass Sachsen und Schleswig-Holstein jetzt schreiben, aber nicht reden wollen. Ich überlege, das persönlich zu nehmen. Bis ich mir das fertig überlegt habe, gebe ich jetzt aber nochmal kurz das Wort an den Big L, damit der seinen Tätigkeitsbericht beenden kann. L, wir haben dich circa ab, also ich glaube nach dem, nach der Kagida-Aktion nicht mehr gehört. Nee, okay. Also die Kagida fehlte quasi, falls da noch was dazu kam. Ah, schade. Okay, hört ihr mich jetzt? Jetzt geht's wieder. Okay, ich versuch's nochmal, aber ganz kurz, weil meist steht ja auch drinne. Diskussionsrunde und Vortrag beim DGB Hessen. Die haben mich insofern ans Messer laufen lassen, weil sie dort Leute vom Jobcenter hatten und sich darüber beschwert haben, dass die Piraten mit den Jobcenter-Listen die Privatsphäre dort verletzen. Da habe ich dann erstmal alles aufgenommen, interessiert und habe geschrieben, dass ich mich da melde, weil das nicht so mein Thema ist. Weitere Veranstaltungsreihen oder Zusammenarbeit mit dem DGB Hessen sind geplant. Die trauen uns auch als einzigen eigentlich zu, eine Partei zu sein, die in Hessen wählbar wäre, weil die FDP und die Grünen für die ausscheiden, wenn wir uns zusammenraufen. Dann Programm Reset wird vorbereitet für Hessen Programm. Wir haben uns jetzt getroffen gehabt am Wochenende. Im Januar gibt es weitere Termine. Wir haben organisatorische Sachen gemacht. Die Ausschreibung für die Leiterin für Landesgeschäftsstelle ist gestern beendet worden. Wir führen jetzt demnächst Bewerbungsgespräche, um dass die Person uns im Vorstand auch Arbeit abnimmt. Und dann wünscht der Landesvorstand Hessen, genauso wie die Bayern, allen Piraten, allen FreibeuterInnen eine erholsame, produktive, erfolgreiche Advents- und Weihnachtszeit. Ich danke auch dem LAVO Hessen natürlich für die lieben Weihnachtswünsche und frage, ob es Fragen gibt. Dem scheint nicht so zu sein. Dann danke ich dir nochmal für den Tätigkeitsbericht und schau nochmal kurz, da wohl irgendwie Sachsen und Schleswig-Holstein nicht mit mir reden wollen. Werde ich jetzt einfach verlesen, was sie reingeschrieben haben. Sachsen sagt, nichts Neues. Geoffrey? Jo, ich höre dich. Ich bin da. Ich war nur im Zuhörer rum. Kein Problem. Bitte mach ruhig. Genau, ich vertrete mal den Flo, der wahrscheinlich wieder auf Arbeit halt ein bisschen abgehalten wird. Und zwar ist es halt so, dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres halt so ein Thema zum Plenum haben werden, wo wir 2 Tage lang darüber sprechen wollen, wie wir mit diesem LV und so weitermachen wollen. Durch die Landtagswahl ist halt doch ein bisschen, war ja eine Klatsche und da ist halt so Diskussion, was halt noch, wie es weitergehen soll. Da diesbezüglich auch halt Diskussionen am Programm, was halt entweder strukturierter neu aufgebaut werden soll oder wie auch immer, wird sich in den 2 Tagen entscheiden. Dann haben wir das Pegida-Zeug hier bei uns, gerade auch in Dresden. Ein bisschen Problem. In Dresden wird auch nächstes Jahr ein neuer Oberbürgermeister gewählt, was halt eventuell noch interessant werden kann für uns, weil es im Moment so aussieht, dass es keine Ortschaftsräte zur OB-Wahl geben wird, aber eventuell wird die Stadt Klage dagegen einreichen. Das heißt, vielleicht kriegen wir dann als Stadt Dresden dann sogar noch Ortschaftsräte. Und ja, das ungefähr so zu uns. Ansonsten sind wir auch halt so ein bisschen schon im Urlaubs- und Ferienmodus. Alright. Danke dir vielmals. Gibt's Fragen an Sachsen? Scheinbar keine Fragen an Sachsen. Gut, Wunsch und fragenlos glücklich. Dann danke dir, Marcel. Und ich lese noch kurz vor. Also gut, Schleswig-Holstein steht ein Satz drin. Sind in Überlegungen hinsichtlich WK 2016-17, also Wahlkampf 2016-17, nehme ich an. Gut. Ich nehme an, ich glaube bei... Ja? Ich versuche es und hoffe, dass ihr mich hört, weil die Verbindung halt sehr schlecht ist. Ja, Kati war jetzt hauptsächlich in mehreren Mumble-Runden dabei, mal zu versuchen, jetzt anzufangen, den Wahlkampf zu planen, um das Ganze mal nicht in der letzten Minute zu machen, sondern die Zeit auch auszunutzen, die wir haben. Denn waren wir dabei, die Finanzen für nächstes Jahr zu planen, das sieht wie überall nicht gut aus. Brauchen da also doch einiges mehr an Spenden. Und ich selber bin leider sehr viel im Moment im Ausland unterwegs, wie jetzt im Moment auch, bin in Rumänien die Woche. Wenn ich zu Hause bin, da habe ich halt noch Wahlkampf auf Sylt, dadurch, dass wir eine Bürgermeisterwahl haben. Ist auch recht spannend. Gut, danke Christian. Du warst gut zu hören und bist nicht abgebrochen. Noch Fragen an Christian? Gut, dann scheint auch Schleswig-Holstein heute relativ spektakulär abgehandelt zu sein und ich glaube, wir sind dann soweit durch mit den heute anwesenden Landespolgeps und können dann ohne Umschweife weitergehen zu den Themenbeauftragten. Urheberrecht, DIP, Bruno Gerd Kramm ist heute unterwegs, wie wir schon oben bei Berlin hatten. Sozialpolitik, dazu einmal kurz, bevor ich das Wort erteile, eine Frage von mir. Wenn da jetzt drin steht, aktuell Thomas Küppers, Manfred Wolter, ist das noch so aktuell oder sollte man das mittlerweile nur auf Manfred Wolter reduzieren? Thomas Küppers ist zurückgetreten. Am 9.11. wurde Gernot Reipen als neuer Themenbeauftragter gewählt, aber vom BUFO noch nicht beauftragt. Okay, gut, danke für die Info. Dann werde ich das ebenfalls im Musterpad mal ergänzen. Gut, dann kannst du jetzt deinen Bericht abgeben und erzählen, was es denn alles zu erzählen gibt. Ja, ist nicht viel. Auch bei uns eher so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich bin immer mit drin, weil die AG mich halt als Koordinator der Sozialpiraten beauftragt hat, am Team PolGF und der Kokos teilzunehmen. Aktuell machen wir einen Flyer, also haben wir eine neue Themengruppe, ein neues Thema Altersarmut. Wir machen einen Flyer, um auch über die Piraten hinaus der Bevölkerung zu zeigen, dass wir uns für Altersarmut und deren Lösung interessieren. Gut, kurz und knackig. Noch Fragen zur Sozialpolitik? Ja, eine kurze Frage. Und zwar werde ich diese Woche oder Anfang kommender Woche noch für eine Reaktivierung des Arbeitskreis Arbeit und Soziales in NRW einladen für den 5. Januar und würde mich freuen über Beteiligung auch aus dem Bund, wenn Leute Interesse haben, am 5.1. um 20 Uhr im Arbeitskreis Arbeit und Soziales unter dem Raum NRW ist das, glaube ich, da ist irgendwo so Arbeitskreise, da treffen wir uns. Okay, Bucky, da ich ja als Koordinator der Sozialpiraten gefunden. Markus, kannst du kurz dich muten? Danke. Ich habe Markus jetzt aber mal kurz gemutet. Ich mache das gleich wieder weg, keine Sorge, nur mal kurz wegen Berichten und so. Genau, jetzt hat Manfred, mach du kurz fertig. Okay, da ich als Koordinator in der AG für die Vernetzung zuständig bin, bin ich am 5.1. bei euch. Super, da freue ich mich. Dann schreib mir doch kurz mal deine E-Mail, dann lade ich dich mit ein. Kurze Frage, war aus NRW jemand da? War der Masch da eben? Nein, der war nicht da. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein, zwei Sätze sagen, denke ich. Ja, hast du mal einen Padlink? Dann schreibe ich das gleich dann auch mit rein. Kriegst du gleich. Aber ich bitte dich nicht allzu lang, also ein, zwei, drei Sätze reichen vollkommen, weil wir tatsächlich schon ein bisschen über der Anschlagzeit sind. Also ist nichts gegen dich, aber allgemein ist das heute wieder eine relativ lange Sitzung und ich möchte den Zuhörern und den Berichterstattern nicht allzu viel zumuten. Nö, gibt sowieso nicht so viel. Also wir hatten letzte Woche ein Treffen im Landtag mit den Kommunalpiraten, so ein Vernetzungstreffen. Das war eigentlich relativ kurz und auch nicht jetzt super vorbereitet, sondern das ging halt darum, dass die einzelnen MDLs, die da waren, ihre Arbeitskreise und ihre Bereiche vorgestellt haben und die Kommunalpiraten halt Fragen stellen konnten. Und da wurde halt auch festgestellt, dass es einen riesengroßen Bedarf gibt, dass die besser vernetzt werden und dass seitens der Fraktion in die Kommunen hinein mehr getan wird und dass eben der Kommunikationsfluss verbessert wird. Dann haben wir eine Ausschreibung gemacht seitens des Landesvorstands für einen Koordinator, der das auch koordiniert, also einen Ansprechpartner, der für die Kommunalpiraten im Landesverband da ist. Wir suchen immer noch händeringend nach einem Pressesprecher und ansonsten war halt viel Kleinkram, also da das jetzt alles aufzuzählen, das wird hier zu weit führen. Ich schreibe mal so ein paar Sätze noch ins Pad rein. Jo, gut, danke dir. Das wäre dann nochmal NRW. Ich denke, dann können wir weitermachen mit den Themenbeauftragungen. Gesundheit, Wolf-Dietrich Trenner, den sehe ich heute auch nicht. Dann glaube ich, Bernd Schreiner ist ja nach wie vor nicht da. Die Energiepolitik haben wir bereits vorgezogen, die ist also erledigt. Die Landwirtschaft ist im Urlaub, wie sie uns mitgeteilt hat. Auch im Government, Demokratie und Wahlrecht und Asylpolitik ruhen im Moment, beziehungsweise sind auch nicht offiziell neu besetzt. Kultur und Medien schreibt. Noch kurz den einen Satz. Kultur und Medien hat quasi Bescheid gesagt, dass sie erstens heute nicht kommen und dass es zweitens aber auch nichts Berichtenswertes gibt. Und Jano, du hast eine Frage. Genau, und zwar dreht sich das um Themenbereich Demokratie und Demokratieforschung, Partizipationsforschung. Und da gibt es ja jetzt schon eine gute Initiative mit dem Spendenaufruf bei den Piraten, die man sozusagen auch, wo man auch projektbezogen spenden kann. Also aktuell sind da meines Wissens nach halt 6 Buttons sozusagen auf der Seite für verschiedene Projekte. Und ich wollte mal fragen, wie wir da hinkommen, dass wir da vielleicht auch noch einen Button Demokratieforschung haben, wo es dann halt generell auch so um Fort- und Weiterbildung innerhalb der Piraten, aber auch Bildung und auch hinsichtlich Kernkompetenzen, basisdemokratische Kernkompetenzen in der Bevölkerung, dass man das Geld dafür nutzen könnte. Und so einen Button finde ich toll. Ich glaube, darauf kann ich gleich antworten. Einfach Antrag an Vorstand piratenpartei.de und dann wird das. Bin da noch nicht so konfirm mit. Kannst du mir das nochmal genauer kurz erklären? Schicke eine E-Mail an vorstand@piratenpartei.de, einfach einen Antrag, dass dort ein entsprechender Button draufkommt und dann, ich glaube schon, dass sie das eine Mehrheit finden wird. Ein Antrag an den Vorstand. Genau. Okay, danke. Gut. Okay, dann kommen wir zur Inklusion, wie es scheint. Manfred, gibt es da noch was dazu zu berichten, außer dem, was drinsteht? Das Einzige, wo wir immer noch drauf warten, dass unsere Liste mal vom Vorstand bestätigt und die Themenbeauftragung ausgesprochen wird. Ansonsten sind wir aktiv. Am 19. treffen wir uns wieder. Okay, gut, danke dir. Das wäre das und jetzt kommen wir zum Datenschutz. Da haben sich, da hat die Solskin, glaube ich, heute was zu sagen und der Patrick Breyer war ja gerade kurz da. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist oder ob der auch wieder rausgeflogen ist, weil heute scheinbar irgendwie Disconnect Day ist. Aber ich gebe erstmal das Wort an die Solskin und wenn Patrick es noch schafft, dann hat er es natürlich auch, wenn er es will. Bitte. Hallo, danke. Der Patrick ist leider verhindert. Ich hatte den Markus nochmal gebeten, Dränger, weil der auch so in dem Thema Datenschutz sehr bewandert ist, gebeten, mich zu ergänzen. Morgen wird der Innenminister das neue IT-Sicherheitsgesetz vorstellen, in dem er jetzt so, wie es heißt und wie man heute auch der Presse entnehmen konnte, wohl die Vorratsdatenspeicherung nicht mit drin sein wird oder keine neue Form der Vorratsdatenspeicherung wird damit verknüpft sein. Es wird dann eben, geht erstmal darum, dass dieser überarbeitete Entwurf in das Bundeskabinett geht und der Regierungsentwurf geht dann anschließend noch im Bundestag und Bundesrat, wo es zu weiteren Änderungen nochmal natürlich kommen kann. Ja, ich könnte da jetzt inhaltlich noch ein bisschen mehr tatsächlich zu erzählen, wenn gewünscht, aber ansonsten hat Patrick auf jeden Fall morgen auch ein DPA-Interview zu dem Thema und dort werden wir also definitiv oder so wie es zu erwarten ist, dann auch mal in der Bundespresse mit auftauchen mit diesem Thema und das ist doch schon mal ganz erfreulich. Okay, das klingt nach einer sehr coolen Aktion. Danke dir. Gibt es dazu noch Fragen? Ich weiß nicht, ob der Markus inzwischen wieder drin ist und ob er das gerne ergänzen möchte. Also mein Mumble oder die Online-Liste meines Mumble sagt, der ist nicht da. Von daher glaube ich, müssen wir daraus bedauerlicherweise verzichten. Aber wenn er es jetzt irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reinschafft, dann darf er gerne natürlich nochmal das Wort erhalten. Super, danke. Und ansonsten lesen wir ja morgen auch hoffentlich noch mehr über uns und davon. Alles klar, danke dir. So, nächster Punkt, der NSA-Skandal. Zombie. Hallo. Also Diese Woche ist das letzte Mal in diesem Jahr eine Ausschusssitzung. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil wieder die Vernehmung von zwei BND-Zeugen. Was jetzt ganz interessant ist, was mir eben aufgefallen ist, ist die ganzen Beweisbeschlüsse von Juni bis September sind jetzt auch auf der Webseite vom Ausschuss verlinkt. Aber das sind nicht die Beweisbeschlüsse von den Zeugenvernehmungen, die jetzt anstehen. Das ist ja irgendwie Z54 und Z65. Und diese Beweisbeschlüsse sucht man also vergebens. Insofern kann ich auch nichts genauer zu den Zeugen sagen. Aber es ist ganz interessant, sich die durchzulesen. Ich bin da gerade dabei. Da stehen so witzige Sachen drin, wie ein Herr N.N. soll vernommen werden. Aber gut, wird man sehen. Ich rechne nicht mehr mit großen Überraschungen. Wahrscheinlich wird das dieses Mal genauso, ablaufen wie die letzten Male. Und ja, dann ist das Jahr soweit eigentlich gelaufen. Das ist alles von mir heute. Okay, gut. Danke dir dafür. Noch Fragen an Jens zum Thema NSA-Skandal? Ja, wie lange ist der geplant eigentlich und in welchem Takt, in welcher Taktfrequenz jetzt noch die nächsten Monate? Ach so, ja klar, kann ich aber was dazu sagen. Also der Ausschuss läuft ja eigentlich dieses Jahr seit März. Also ist ja im März im Grunde genommen beschlossen worden, den Ausschuss zu machen im Bundestag. Und die ersten Sitzungen waren dann im April. Und im Mai waren dann die ersten öffentlichen Sitzungen mit Zeugenvernehmungen. Und dieser Ausschuss wird halt noch das ganze Jahr 2015 und auch noch im Jahr 2016 gehen. Okay. Ja. Gibt es irgendwie, also ich habe ja jetzt mehrere Seiten Berichterstattungen schon gelesen und es sind ja auch mehrere Beobachter vor Ort, auch aus dem BUFO. Netzpolitik ist da relativ oft dran. Gibt es eigentlich seitens der Bundesregierung eine Seite, die das irgendwo dokumentiert und aufbereitet? Ja, klar. Das sind ja die Seiten, die ich da jetzt schon verlinkt habe. Ich linke dir jetzt eben einmal den Link nochmal in das Pad, ja? Dann mache ich das jetzt gleich da, oder? Ich schreibe das rein in die Zeit 249. Ach, das ist auf bundestag.de, alles klar. Hätte ich ja selber mal gucken können. Moment. So, das ist eigentlich die Seite, ne? In Zeile 250 steht die jetzt halt drin. Und auf der wird eben dann vor dem Ausschuss, vor der Ausschusssitzung immer veröffentlicht halt, es gibt immer so kurze Nachtberichterstattung vor den einzelnen Sitzungen, aber da ist Netzpolitik natürlich viel besser, weil die eben alles viel detaillierter machen. Ja. Aber dort sind eben die offiziellen Tagesordnungen und die Beweisbeschlüsse, die offiziellen Ausschussdokumente, die veröffentlicht werden, werden da veröffentlicht. In diesen Beweisbeschlüssen ist es so gewesen, es gab mal, am Anfang war es mal so, die Beweisbeschlüsse wurden erst dort veröffentlicht und auf einmal waren die von der Seite wieder verschwunden. Ja. Und nachdem ich dann eine böse Mail dahin geschrieben habe und getwittert habe, wie peinlich ist das denn, waren die Beweisbeschlüsse dann schwuppdiwupp auf einmal wieder da. Aber ich habe mich immer gewundert, weil es immer heißt, jetzt Zeugenvernehmung ZXY, ja. Und wo sind denn eigentlich dann die Beschlüsse, die werden nicht mehr veröffentlicht? Jetzt habe ich festgestellt, okay, die Beschlüsse, die in den offenbar in den öffentlichen Sitzungen getroffen worden sind, sind jetzt auch da veröffentlicht worden. Aber da steht eben auch relativ wenig drin, ja, wie man in Zeile 255 halt erkennen kann. Und zu der Frequenz ist es so, der Ausschuss ist immer, also es gibt ja im Deutschen Bundestag Sitzungswochen und sitzungsfreie Wochen. Und der Ausschuss ist jeden Donnerstag in den Wochen, in den Sitzungswochen. Mhm. Ja, das heißt, das ist im Schnitt so jede zweite Woche. Alles klar. Ja, ich kann nochmal die Termine. Die kann man ja da auch einsehen. Worum es mir ging, der, wie heißt der noch, der im Bundestagswahlkampf die Koordination gemacht hat. Ich komme auf den Namen. Salomon. Der Salomon hatte meine Seite angefangen mit so Protokollen. Videoprotokoll. Das haben wir aber nicht mehr weitergeführt. Das war denen zu aufwendig. Nach dem ganzen Ärger und den Austritten in Berlin haben die das halt runtergefahren, weil sie es in der Intensität nicht weiter aufrechterhalten konnten. Ja. Ist ein bisschen dumm gelaufen, weil effektiv, die Seite hieß Piraten erzählen, die gibt's auch noch. Ja, da ist so der letzte Eintrag, glaube ich, aus dem Juli oder August. Ja, also die hatten sich da halt viel vorgenommen. Kannst du nicht mit Hermi oder irgendwie Leuten aus dem WUFO versuchen, die Seite zu kriegen, dass ihr die weiter befüllt? Weil ich meine, das vergammelt sonst in irgendwelchen Pads und wir finden da irgendwo nicht statt in der Öffentlichkeit. Ja, es ist sicher richtig. Also die Seite zu kriegen ist, glaube ich, auch gar kein Problem. Ja, ich habe einen sehr guten Kontakt mit dem Aljoscha Henke. Ich glaube, dass es einfach daran scheitert halt, ein Videoprotokoll mit einem Kamerateam kann ich jetzt halt nicht drehen. Muss das auch nicht. Was die sich halt vorgestellt hatten, das war einfach zu viel. Ja. Ich denke einfach mal, für uns wäre das halt auch viel schlauer gewesen, diese Berichterstattung auf piratenpartei.de zu machen. Weil Piraten erzählen kennt halt wirklich niemand, ja. Netzpolitik hat ja zum Beispiel dazu auch keine eigene Seite, sondern die machen das auch auf netzpolitik.org, ja. Nee. Was ich daran gut finde, ist, dass das gesammelt wird, weißt du? Das kannst du ja weiter auf der Bundeswebseite befüllen und auch bespielen, aber dass die einzelnen Artikel oder was du da halt dazu hast, dann da gesammelt werden, dass man halt einen kompletten Überblick hat und sich nicht alles auf der Bundeswebseite zusammensuchen muss. Das ist korrekt, also das könnte man auf der Bundeswebseite genauso machen, indem man einfach unter Aktionen eine entsprechende Kategorie anlegt. Ja, ja, geht auch. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Es muss nur eben jemand diese Berichte halt schreiben. Da haben die Netzpolitik-Leute im Grunde genommen viel weniger Einsatz, medientechnisch halt viel mehr erreicht als wir. Auch weil die Piraten erzählen, Leute halt einfach mit ihrer Seite so vorgestoßen sind und sich da das auch nicht abgestimmt haben oder so. Die haben auch einmal gesagt, hoppla, wir machen jetzt einen Videoblog, ja. Wir haben das aber auch nicht über Twitter oder über Social Media verbreitet und mit der SG Website und SG Social Media da auch nicht kooperiert. Und insofern, das ist der Grund, warum unsere Bemühungen da bisher so wenig Früchte getragen haben. Ja, das ist typische Piratenkrankheit. Du, danke dir. Sowieso überhaupt ein riesengroßes Dankeschön an deine Arbeit, für deine Arbeit. Das macht echt Spaß, dir dabei zuzugucken. Und ich freue mich, dass du das machst. Ja, danke. So, jetzt hätte ich euch eh fast schon grob abwürgen wollen. Es war sehr zwiegesprächslastig, aber es war ja auch informativ, von daher habe ich das jetzt mal einfach ignoriert, geflissentlich. Das wäre dann wohl die Nachfragen zum NSA-Untersuchungsausschuss, respektive zum NSA-Skandal gewesen. Queer ist ja aktuell ebenfalls noch unbesetzt und wir machen damit weiter mit der inoffiziellen Beauftragung Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, hallo, hier ist der Wilk. Grüßt euch, ich werde jetzt mal ausnahmsweise relativ schnell euch informieren im Bildungsbereich, weil wir noch die Koordinierung und die Sitzung haben für die morgige Mumble-Sitzung, da komme ich gleich noch zu. Also, wir hatten in der letzten Woche das Thema Bekenntnisschulen, das haben wir zweimal bearbeitet und zwar einmal mit einer Pressemitteilung, die interessanterweise früher da war als die Pressemitteilung der Hauptprotagonisten, in diesem Fall in NRW, von Sigrid Bär. Das lag daran, dass wir viele Informationen über die Fraktionen schon im Vorfeld hatten und wir uns dann hingesetzt haben, oder ich mich hingesetzt habe, auch den Blogbeitrag geschrieben habe, der dann dank Monopol schnell auf der piratenpartei.de-Seite erschienen ist. Der Link, den könnt ihr hier aus dem Pad ab Seite 264 entnehmen. Dann hatten wir eine Mumble-Sitzung mit der Fraktion zu demselbigen Thema und auch eben zu der Pressemitteilung. Und das war sehr erfolgreich, waren halt eben viele Beteiligte da. Das war ja eher eine Aktion der Fraktion und nicht so sehr der Bildungspiraten. Dann haben wir morgen am 17.12. ein Sondermumble-Termin der AG Familie und der AG Tellerrand im Rahmen von Bildung und Familie. Schwerpunkt ist die familienfreundliche Steuerpolitik, wobei aber auch thematisiert wird die Bildungsarmut und die Besserstellung und Finanzierung von Familien. Wir haben als Gast Dr. Borchardt, der als Richter am Landessozialgericht bei uns ins Mumble reinkommen wird. Monopol wird ihm höchstpersönlich dann den Eingang in Heidelberg zu einrichten und dann hoffen wir darauf, dass morgen viele Piraten und Gäste kommen und mit uns dann über die Besserstellung von Familien und Besserfinanzierung von Bildung zur Vermeidung von Armut diskutieren werden. Es wird sehr, sehr spannend. Wir konnten leider keine anderen Gäste mehr gewinnen, weil Herr Borchert oder Dr. Borchert so, ja, ich sag mal, quirlig ist, dezent gesagt, dass kein anderer sich auf das Podium gewagt hat, weder Bertelsmann noch Konrad-Adenauer-Stiftung. Von daher sind wir gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr seid so zahlreich da wie jetzt hier. Das, was halt sowieso geplant ist, im Januar halt die internationale Tagung der Gesellschaft für Bildung und Wissen in Frankfurt. Das übernimmt natürlich der Michael, da der ja auch in Frankfurt wohnt. So, dann haben wir die Koordination des Sondermumble Zukunft des Buches, wo Verlage wie Cornelsen Klett, Bertelsmann Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Technologiestiftung und viele andere zugesagt haben schon, wo wir diskutieren, wie in Zukunft Bücher, schwerpunktmäßig Schulbücher funktionieren können. Das wird am 28.01. stattfinden. Da habe ich Einladungen etwas verschoben. Das wollte ich eigentlich früher rausschicken. Ich habe es jetzt aber verschoben auf den 22.12., weil ich ganz gerne den Podcast von dem morgigen Treffen mit reinpacken will. Der Podcast zu dem OER-Thema war ja schon gut und unsere Gäste sollen ja nun von der Qualität unserer Mumble-Sitzung überzeugt werden und häufiger mal als Gäste hier auch reinschauen. Und von daher werde ich die Einladung am 22.12. rausschicken und ja, Anfang Januar geht es dann los mit der offiziellen Bewerbung, dann halt eben Blogbeiträge und Pressemitteilungen. Die Didakta Hannover läuft, da gibt es nichts Neues. Hamburg versuche ich noch einen Termin zu bekommen vor der Wahl, explizit in der dritten Januarwoche, um hier über Bildungsthemen noch zu sprechen. Da bin ich gerade dabei, Kontakte zu knüpfen, da steht aber noch nichts fest. Die Zusammenarbeit mit der AG Inklusion hat stattgefunden. Wir haben ein erstes Gespräch gehabt über die schulische Inklusion. Das war sehr erfolgreich und wir sind uns einig geworden, dass Anträge oder mögliche Anträge sehr viel Zeit brauchen, länger überarbeitet werden müssen. Ja, dann haben wir geplant gehabt, die Medienkompetenz als Antrag nochmal übers BEO zu schicken. Hatten da am 11.12. Angesetzt, aber da die Akzeptanz hier recht gering ist, hatte dann auch keiner Lust, sich mit dem Medienkompetenzantrag jetzt vor Weihnachten nochmal auseinanderzusetzen. Das haben wir dann mit der AG Kultur verschoben auf den Januar, ebenso wie die Inklusionsanträge, die wir dann auch in den Januar reinschieben. Und das war's. Fragen? Ja, du sprachst über etwas, was du in Hamburg machen möchtest, einen Vortrag. Hast du die Kontaktdaten der Piratin, die dafür verantwortlich ist? Nein, habe ich nicht. Du kannst die in das Pad mal kurz eintragen. Wie schon gesagt, ich habe bekannte Piraten aus Hamburg angesprochen. Das war ja auch erst letzte Woche geplant. Ich bin in Hamburg, so wie es jetzt aussieht, in der dritten Januarwoche und würde da gerne die Piraten, wenn ich dann in Hamburg bin, unterstützen und gucken, dass ich da irgendwie zu Bildungsthemen was an den Start kriege. Aber dazu wäre es natürlich gut, wirklich jemanden zu haben, der da hauptverantwortlich ist für. Okay, packe ich in das Pad dann rein. Gut, dann kopiere ich mir das dann gleich. Kurze Rückfrage. Ich habe vor was mit Frankfurt gehört. Kannst du das an uns schicken, Informationen? Findest du, glaube ich, im Pad. Da ist ein Link, 274. Das müsste das eigentlich sein, ja. Hier, hallo, ich brauche kurz Hilfe, bitte, ne? Wie kann ich hier ein Bild einfügen mit Tastatur, also irgendwie, wenn ich auf zwei Tasten drücke, mit auf Tastatur, dass ich hier jetzt ein Bild einfüge? Ich weiß nicht genau, wie man hier Bilder einfügt und ich glaube, das ist jetzt auch hier nicht der richtige Rahmen, das zu fragen, sorry. Geh mal bitte in einen anderen Raum, wo gerade eben keine Sitzung mit Tagesordnungspunkten ist und dann frag da mal. Danke, Wilk. Ich hab's gefunden. Gut. Gut. Das wäre das. Haben wir dann zur Bildung noch was? Das war's dann wohl von der Bildungsbeauftragung. Ich überlege jetzt mal kurz. Wir hatten noch ausstehend, glaube ich, Ergänzungen zum Datenschutz, falls gewollt und gewünscht. Ich sehe Patrick Breyer aber wieder nicht mehr. Das heißt also, das wird vermutlich dann auch nicht mehr. Also das ist dann wohl damit hinfällig. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch einen anderen Themenbeauftragten nach hinten verschoben habe. Weil dann ist nämlich jetzt, glaube ich, das letzte bzw. einzige, was wir noch zu tun und zu besprechen haben, das Projekt von Benny. Das, glaube ich, ist dann jetzt der letzte Punkt und ich sehe gerade eben, der Slash ist auch da. Ja, genau. Das klingt für mich so, als wenn ich das dann mal kurz vorstellen sollte. Ja, aber nur so als, wie soll ich sagen, Hinweis und Bitte an dich, es ist schon 9:30, wir sind also eigentlich schon ein bisschen über der ungefähren Richtzeit für die Sitzung am Dienstag. Das heißt, bitte, also ich meine, ich finde das Projekt super und ich weiß, dass man da relativ viel dazu erzählen und erklären muss eigentlich, aber trotzdem, die Bitte ist relativ knapp halten. Ja gut, ich bemühe mich, ich müsste auch Übung da drin haben. Also kurz zusammengefasst, ihr wisst ja, dass letzten Mittwoch durch eine Polizeirazzia The Pirate Bay vom Netz genommen wurde. Und das war halt eine unglaublich große Seite, die größte Torrent-Seite, die es gibt, monatlich 500 Millionen Besucher. Und dementsprechend hat die Aktion ein riesiges Vakuum hinterlassen und auch große Wellen geschlagen, sowohl gesellschaftlich als auch medial. Und wir Piraten müssen darauf reagieren. Und das mit mehr als nur einer PM. Und eben genau darauf wirkt diese Initiative hin. Kurz zusammengefasst, was hat es mit dieser Initiative auf sich? Überwachungsskandal, zunehmende massive Angriffe auf die File-Sharing-Community, Piratenantwort darauf, Freiheitsserver fördern. Was ist ein Freiheitsserver? Ein Freiheitsserver ist ein Server, der zur Hälfte mit seinen Ressourcen Tor unterstützt und zur anderen Hälfte, also mit der anderen Hälfte seiner Ressourcen das Freenet unterstützt. Was Tor ist, wisst ihr. Das Freenet ist ein anonymes File-Sharing-Netzwerk, dessen Hauptziel es ist, Pressefreiheit im Internet durchzusetzen. Tor kann das nicht leisten, weil Tor halt Schwächen hat, die das verhindern. Aber dieses Freenet, das kann das leisten und das Freenet ist gleichzeitig auch der beste Schritt, den die File-Sharing-Community in Anbetracht dieser Gefahrenlage machen kann. Aber dass das halt auch so super duper für anonymes File-Sharing geeignet ist, das ist nur ein Nebeneffekt im Kampf um Pressefreiheit. Und zusammen ergeben halt das Tor-Netzwerk und das Freenet-Netzwerk eine umfassende technische Lösung, die echt so ziemlich die beste technische Antwort ist, die man auf diese beschriebene Gefahrenlage machen kann. Und diese Initiative, die wirkt darauf hin, dass diese Freiheitsserver gefördert werden. Das heißt also, dass möglichst viele solche Server aufgestellt werden und betrieben werden. Dazu gibt es zwei wichtige Punkte für uns als Partei anzusprechen. Der erste Punkt ist, dass sowohl die Aufsetzung eines Freiheitsservers als auch der Betrieb des Freiheitsservers zu 100% spendenbasiert sein soll. Das heißt also, wenn so ein Server aufgestellt wird und dann auch über das erste Betriebsjahr hinaus betrieben wird, dann geht das für die Piratenpartei unterm Strich mit null Kosten einher. Und der zweite Punkt, der knüpft gleich hier an, denn wenn über Spendeninitiativen das Geld fließt, damit so ein Server aufgestellt wird oder über sein erstes Betriebsjahr hinaus bezahlt werden soll, dann fließt das Geld in eine Kasse einer Piratenparteigliederung. Das ist also eine Mehreinnahme und das bedeutet, dass diese Aufstellung gleichzeitig auch mit einem Zuwachs an Parteifinanzierung einhergeht. Ganz plakativ gesprochen, wenn man jetzt von heute auf morgen so einen Server über eine Crowdfunding-Initiative bezahlt bekommt und kaufen möchte. Was ist so ein gängiges Angebot da? Errichtung plus die ersten 12 Monate Betrieb kostet so ein Freiheitsserver ungefähr 600 Euro. Und wenn so eine Crowdfunding-Initiative also erfolgreich ist, dann steht damit für ein Jahr so ein Server, der politisch hochwirksam ist und mit dem die Piratenpartei zusätzlich nicht nur keine Kosten hatte, sondern zusätzlich 600 Euro über die Parteienfinanzierung verdient hatte. Ja, und der Rest der Initiative wirkt nur darauf hin, dass die Sache möglichst groß wird, von möglichst vielen Piratenparteien international aufgegriffen wird und möglichst dauerhaft im öffentlichen Raum sichtbar ist. Und das war's. Slash, ich habe da kurz eine Frage. Moment bitte. Ich hab dich gesehen und ich nehme dich auch gleich dran. Ich möchte aber gerne noch kurz zwei Sachen davor erledigen. Erstens, weil es eigentlich nur noch ein schneller Nachtrag werden soll und wird, kurz noch die Ergänzung von Markus zum Thema Datenschutz. Genau, es gibt ja das IT-Sicherheitsgesetz, ursprünglich eine VDR drin, Vorratsdatenspeicherung, dass die Provider wieder Verkehrsdaten speichern sollten für mehrere Monate. Das ist Gott sei Dank raus, aber dafür kommt die Info aus der EU. Innerhalb der ersten 2 Quartale 2015 kommt eine neue Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Die ist sozusagen, die Kommission sagt, dass sie es machen möchte und da warten wir jetzt auf den Entwurf. Und ja, Sicherheitsgesetz ist schlimm, aber die VDR ist Gott sei Dank raus. Gut, das war's dann am Nachtrag. Ganz kurze Frage nochmal. Slash, kannst du nochmal das Pad posten? Zombie, gleich. Okay, darf ich jetzt auch nochmal? Moment. Ich hab dich nicht vergessen nochmal. Also ich möchte nur noch kurz ein paar organisatorische Sachen. Erstens, danke Markus. Zweitens, Zombie-Frage hatte ich bereits vorher noch kurz im Pad gestellt und genau, da ist das Pad. Es sollte jetzt mittlerweile auch hoffentlich frei sein, weil ich habe gerade schon vorher versucht, nochmal drauf hinzugreifen. Da kam ich nicht rein. Jetzt von mir noch eine kleine Orga-Sache und zwar, die Freiheitsserver-Sache ist jetzt der letzte Punkt für heute und es wird vermutlich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr möglich sein, da heute allzu viel zu machen, vor allem weil es auch TO-mäßig quasi ein bisschen aus der Reihe tanzt. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag und meine Anregung, ich schließe jetzt erst die Sitzung und danach dann noch Diskussion, wenn ihr das wollt, gerne noch von mir moderiert und auch protokolliert zum Thema Freiheitsserver und was man da am produktivsten machen könnte. Gibt es da Gegenmeinungen dazu? Weil ich möchte einfach, dass dann diejenigen, die quasi für die offizielle Polgef-Sitzung da sind, jetzt nicht noch eine Diskussion mitnehmen, die ich zwar nicht abkürzen möchte, weil ich sie für sehr, sehr wichtig halte, die aber andererseits jetzt zeitlich halt schon sehr lang werden kann. Deswegen würde ich quasi gerne den offiziellen Teil beenden. Okay, ich höre keine Gegenrede. Das heißt, ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich die heutige Sitzung des Teams Polgef offiziell schließe um 21.38 Uhr. Und falls ihr jetzt noch eine Moderation wünscht, beziehungsweise jemanden, der ein bisschen die Wortmeldungen koordiniert für die Diskussion zum Thema Freiheitsserver, dann stelle ich mich da gerne noch zur Verfügung. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.